Zauberspruch für Verwundete. 1. Wir fahren nach Norden. Wir fahren von da fort, wo die Seehunde am Strand liegen. Ich sehe dich an, du bist ein bisschen weit entfernt. Wir fahren davon und dahin, ich will nicht mehr anhalten. In deinen Augen liegt immer etwas zu viel Beton. Deine Schultern sind immer etwas zu schmal. Ich sehe dich immer etwas zu lange an. Deswegen sage ich einen Zauberspruch für Verwundete. Das ist ein Zauberspruch für Verwundete, das ist eine Wunde für Verzauberte, denn Weltfallsucht hat mir die Knie aufgeschlagen. Und Fenster ist auch nur ein Blick in die Welt, und Welt hat sich zu weit aus dem Fenster gelehnt. Tag ist auch nur das Gegenteil von Nacht, und Nacht ist auch nur eine Frage der Zeit. 2. Wir fahren immer, um den Sonnenuntergang zu sehen, aber meistens ist die Sonne schon nicht mehr da, bevor sie den Horizont erreicht hat. Denn wir halten an den falschen Stellen und fragen nichts mehr. Du sagst, du hast Blätter am Haar und ich wünschte, es wären Misteln. Und ich mag keinen Namen und ich mag keine Straßen. Ich mag keine Zahlen und ich mag keine Gassen. Am Straßenrand haben sie ein Auto leer geparkt und ich halte schon nicht mehr Hand oder Atem. Und Farbe ist auch nur eine Frage des Lichts. Ich sehe schon überall alles ein, auch die Bucht und die Ecken. Larven sind auch nur falsch gelagerte Nahrung. Ich sag, wir atmen allein und hören alleine damit auf. 3. Uns ruft niemand an. Nicht auf dieser Fahrt, nicht auf diesem Roadtrip, Cowboy. Manchmal sage ich zu dir, halt, halt an, hier riecht es so, wie es sein muss, nach gehaltenen Händen und Versprechen, aber ja, ich weiß, der Bremsweg wäre zu lang. Das ist ein Zauberspruch für Verwundete und meine Knie sind aufgeschlagen. Es ist kalt geworden gerade und wird so schnell nicht mehr warm. Die Felder sind leer und weit und es ist auch nur irgendeine Jahreszeit ohne Erdbeeren. Und Wolken sind auch nur ein Filter für Sonne. Die Menschen sagen, Schrift ist ein begrenzter Zeichenvorrat und was wichtig ist, ist nicht da. Ich will, dass ihr meine Wörter seid, aber ihr seid auch nur Sprache ins Nichts. 4. Wenn wir anhalten, um zu tanken, gräbt sich der Staub tiefer in unsere Haut als der Geruch von Benzin. Wir sehen uns an und küssen uns und ich möchte Kleeblätter für dich suchen und vierspurige Autobahnen blind und zu Fuß überqueren. Aber deine Lippen zucken. Steine sind auch nur kleine Berge, denke ich, und alles ist halb so schlimm. Meine Wimpern sind viel zu lang und jemand hat deine Augenwinkel genommen und sich davongestohlen, sodass nun Weitsicht fehlt. Hier bauen sie Wein an auf geraden Böden, weil hier die Sonne anders scheint. Deswegen sage ich einen Zauberspruch für Verwundete. Ich schwöre einen Zauberschwur für Verwundete. Das ist ein Zaubersatz für Verwundete. Das ist ein Zauberspruch für Verwundete. 5. Und plötzlich weiß ich, wir werden immer so weiterfahren. Ich werde immer im Rückspiegel zu sehen sein, stupid little girl on the run. Wir werden in Motels schlafen, zusammengerollte Raupen mit verhakten Zehen und uns jeden Morgen von neuem etwas klammern, das es nicht gibt, an einen Punkt vielleicht, an ein Ende oder ist es der Weg? Und immer noch die Frage, denn meine Knie sind nun einmal aufgeschlagen, wer fährt morgen mit mir ans Meer? Und das ist heute wie Wochen zuvor, allein und keine Flucht. Wegen der Rücklichter sind mir die Finger klamm geworden. Ich zerschlage die Ellbogen an der Fensterscheibe, das ist nun kein Blick in die Welt mehr. Und Stifte hinterlassen auch nur irgendeine Spur auf Papier. Begradigte Flüsse engen mich ein, alles ist da und alles ist fort. Ich bleibe am Straßenrand stehen und warte, bis du mich verloren hast. Denn jeder Morgen ist auch nur ein Warten auf später und Leben ist eine Frage der Geburt.